ich bin heute nicht gut gelaunt. Kreuz nicht meinen Weg, denn es wird auf dem Blutsitz, an dem du siegst, mich wieder deine Fresse an. Ich schmecke schon dein Blut, denn die Quatsche macht mich krank. In mir brennt kalte Wut. Eine Spur der Verwüstung hinterlasse ich. Du hast es übertrieben, das weißt du sicherlich. Ich bin noch nicht zufrieden, die Bestie ist erwacht. Ich bin zu Fleisch geworden nach Hass heute Nacht. Geben Gott, aber geh, wohin es mir geht. Geben Gott, aber schnell, sonst hast du keine Wahl. Heute ist es mir ein Fest, ich rieche deine Angst. Geben Gott, aber geh, solange du noch kannst. Ich bin heute nicht gut gelaunt, kreuz dich meinen Weg. Denn es wär's, auf dem du sitzt, an dem du siegst, mich wieder deine Fresse an. Ich schmecke schon dein Blut, denn die Quatsche macht mich krank. In mir brennt kalte Wut. Geben Gott, aber geh, wohin ist mir egal. Geben Gott, aber schnell, sonst hast du keine Wahl. Heute ist es mir ein Fest, ich rieche deine Angst. Geben Gott, aber geh, solange du noch kannst.